1972. Ein blutiger Terroranschlag erschüttert die Olympischen Sommerspiele in München. Am 5. September dringen 8 palästinensische Terroristen in das israelische Mannschaftsquartier ein. Die Attentäter töten 2 Sportler und nehmen 9 Israelis als Geiseln. In der Nacht zum 6. September endet die Entführung in einem Blutbad, bei dem alle Geiseln sterben. Fahndungsaktionen nach den Terroristen der Baader-Meinhof-Gruppe stehen weiter in der Öffentlichkeit. Die Gruppe verübt mehrere Bombenattentate, unter anderem im Springer Verlagsgebäude. Im Juni 1972 werden die führenden Köpfe der RAF, Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enzin, verhaftet. Die deutsche Bevölkerung atmet auf. Was sonst noch geschieht? Juliane Werding ist mit dem Anti-Drogen-Song Am Tag, als Conny Kramer starb, musikalischer Aufsteiger des Jahres 1972. Der WDR strahlt das erste Mal die Sendung mit der Maus aus. Und Uwe Seeler feiert seinen Abschied vom Fußball. Auch in Deutschland demonstrieren die Menschen gegen den Vietnamkrieg der USA. Mehr als eine Randnotiz. Nach überstandenem Misstrauensvotum, angeführt durch den Christdemokraten Rainer Barzel, führt Willy Brandt die SPD zum größten Wahlsieg in ihrer Geschichte. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.